Deutschlandfunk. Der Tag. Jede Würstchenbude in Deutschland wird besser kontrolliert als ein Unternehmen wie Facebook, sagt der Grüne Konstantin von Notz. Die Justizministerin Katharina Barley, die spricht nun heute mit einem Facebook-Vertreter auch über eine mögliche Regulierung. Warum die aber absolut nicht funktionieren kann wie die Regulierung einer Würstchenbude und warum der Vergleich ziemlich hinkt, darüber sprechen wir gleich hier in Deutschlandfunk der Tag. Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat. So, und weil auch Deutschland ein Rechtsstaat ist, kann die Bundesregierung jetzt nicht mal eben Telegramm nach Schleswig-Holstein schicken und sagen, Freunde, lasst den Puigdemont, den ihr gestern festgenommen habt, mal bitteschön wieder frei. Das muss schon die Justiz entscheiden. Erklären wir auch gleich hier im Podcast. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Viel haben wir geredet in den letzten Tagen über Facebook. Das soziale Netzwerk Facebook steht wegen Vorwürfen zum Datenmissbrauch weiter unter Druck. Das Unternehmen Cambridge Analytica habe im Jahr 2014 Daten von Facebook-Mitgliedern ohne deren Zustimmung genutzt. It's time for Mark Zuckerberg to come to Congress and testify. Facebook CEO Mark Zuckerberg today finally speaking out, admitting mistakes and vowing to correct them. In a statement saying, we have a responsibility to protect your data. And if we can't, then we don't deserve to serve you. Soweit der aktuelle Stand. Die deutsche Politik denkt jetzt drüber nach, wie sie Facebook an die Leine nehmen könnte. Wo da allerdings die Schwierigkeiten liegen, darüber habe ich mit Dennis Horn gesprochen, Journalist für Digitales, unter anderem bei Deutschlandfunk Nova. Er moderiert dort Was mit Medien. So, und als er den Vergleich mit der Würstchenbude gehört hat, da kam ein genervtes Stöhnen durch die Leitung. Dennis, warum? Ach, weil eine Würstchenbude halt nicht Facebook ist. Wenn wir die Würstchenbude jetzt multinational machen würden und die schieben sich die Würstchen über Ländergrenzen, auch über die EU hinaus hin und her und das Geld genauso, dann wird auch die Würstchenbude nicht mehr so kontrolliert. Es ist halt einfach nicht dasselbe. Und natürlich müssen wir überlegen, wie wir auch Facebook regulieren und kontrollieren. Aber man kann es halt nicht so kontrollieren wie eine Würstchenbude. Fertig. Und deswegen ist der Sachverhalt genauso, wie er ihn beschreibt. Das ist ein bisschen populistisch. Ja, okay. Aber wenn du sagst, irgendwie müssen wir Facebook regulieren, das heißt, wir müssen uns jetzt in unbekanntes Terrain vorwagen und irgendeine Lösung finden. Gibt es da schon irgendwie sowas wie Ansätze? Zumindest weiß man, wo der Hebel liegt. Der Hebel liegt nicht bei den Datenschützerinnen und Datenschützern in Deutschland, also zum Beispiel beim hamburgischen Beauftragten für den Datenschutz, sondern der Hebel liegt auf Ebene der EU. Da ist Konstantin von Notz schon genau richtig. Die EU hat da ja auch schon mal Sachen erreicht. Zum Beispiel, dass die Daten für die Gesichtserkennung in Europa EU-weit nicht genutzt werden dürfen von Facebook. Die werden erhoben. Aber die Gesichtserkennung, so wie sie in den USA läuft, ist hier eben nicht im Einsatz. Auch gegenüber anderen Online-Plattformen wie Google und Microsoft ist die EU durchaus erfolgreich. Und da muss man ansetzen und vielleicht sogar Lösungen über die EU hinaus finden. Da wird jetzt im Moment die US-Regierung vielleicht nach der mutmaßlichen Wahlmanipulation vielleicht nicht dran interessiert sein, aber bestimmt andere Länder. Und nur über Ländergrenzen hinweg, also auf internationaler Ebene, lässt sich gegen internationale Konzerne irgendwas machen. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen sehr oft den Satz oder Sätze gelesen wie Facebook ist eine Gefahr für die Demokratie. Würdest du dem zustimmen? Vielleicht, ja. Also die Diskussion können wir durchaus führen, wenn sich da Inhalte verbreiten und Effekte entstehen, wie wir sie aus den Debatten der vergangenen 2 Jahre gesehen haben. Wenn das so das Zünglein an der Waage sein kann, das über Wohl und Wehe bei Präsidentenwahlen entscheidet, dann selbstverständlich ist das eine Gefahr für die Demokratie. Und da muss man schauen, wie man da zum Beispiel regulierend eingreift und da drauf blickt. Aber das ist dann ja nichts, wo uns Datenschutz in irgendeiner Art und Weise hilft. Weil wenn ich diesen Gedanken der Gefahr für die Demokratie richtig verstehe, geht es denen, die diesen Gedanken denken, vor allem darum, dass bei Facebook die Inhalte geteilt werden, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise populistisch sind, die vielleicht sogar falsch sind, die irgendwas in uns triggern, wo es emotional wird, wo es nicht um Wahrheit geht. Das verbreitet sich besonders schnell. Aber das ist ja kein Fakt, den wir lösen, wenn wir über Datenschutz reden. Jein, also auch beim Thema Datenschutz sehen wir ja Gefahren für die Demokratie, wenn es tatsächlich so einfach möglich ist, Daten in millionenfacher Ausfertigung von Facebook abzugreifen, dann entsteht damit auch indirekt eine Gefahr für die Demokratie, wenn sich dann diese Daten eben zur Profilbildung einsetzen lassen und sich die Leute konkret adressieren lassen, die vielleicht vor einer Wahl zu den Unentschiedenen zählen. Also da bestehen durchaus Gefahren, die sind recht abstrakt. Mir ist da ehrlich gesagt auch noch ein bisschen zu wenig Forschung in dem Feld betrieben. Aber auch beim Datenschutz geht es um Fragen der Demokratie. Wenn du jetzt sagst, Leute, die gezielt adressiert werden, ist das das, wo wir drüber reden, wenn wir über Mikrotargeting reden? Genau das, ja. Also vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz diesen Fall, der jetzt passiert ist, aufblättern. Ja. Also da haben ja Leute ihre Daten an eine App weitergegeben. Das war ein Typ, der hat gesagt, hier, ich bin Forscher, ich brauche diese Daten, um Forschung zu betreiben. Hat eine App online gestellt, This is your digital life bei Facebook. Und das war kein Datenleck. Alle sagen jetzt Datenleck. Das ist ein Feature. Und die Leute haben ihre Einwilligung gegeben, diese Daten an diese App zu übertragen und auch die Daten ihrer Freunde. Und dann hat der Typ das an Cambridge Analytica weitergegeben. Da war der Punkt, wo es illegal wurde und nicht erlaubt wurde. So, und diese Daten können genutzt werden zur Profilbildung und ich gehe damit auf die Leute zu und kann sie gezielt ansprechen und das ist dann schon ein Problem und dann müssen wir gucken, wo in dieser Kette ist jetzt das Problem. Das Problem kann sein, dass die Leute nicht gut genug informiert sind, die gehen in Facebook, stellen Daten öffentlich, wollen aber gleichzeitig, dass sie privat bleiben. Also Medienkompetenz, da muss man ansetzen. Dann Facebook. Facebook informiert mittlerweile die Nutzerinnen und Nutzer recht gut über Privatsphäre und Datenschutz und so weiter. Wenn du in deinem Feed unterwegs bist, dann ist zwischendurch immer wieder oben eine Einblendung. Hier, so sieht's aus. Check das mal. Geh da mal die Einstellungen durch. Aber wer macht das denn? Niemand, weil den Leuten das einfach zu viel ist. So, und Facebook hat aber gleichzeitig natürlich die Möglichkeit, mal nachträglich Leute zu informieren. Das machen sie halt auch nicht. Warum schicken die keine Mail an die Betroffenen rum? Warum werben die nur in Tageszeitungen in den USA? Warum kommt nicht auch hier eine Sorry-Anzeige und wir haben verstanden und so weiter? Das scheint auch bei Facebook kein großes Interesse zu sein. Und dann kommt noch hinten raus das Thema Cambridge Analytica, die diese Daten dann haben. Und da muss man auch mal differenzierend fragen, ist das, was die so versprechen, überhaupt möglich? Denn bis heute schulden sie uns jeden Beweis dafür. Dennis, das ist jetzt schon wieder hochkompliziert. Lass uns vielleicht nochmal das eine und andere aufdröseln. Ich bin aber tatsächlich auch ein bisschen überfragt, wie, weil es so hochkomplex ist. Ist das vielleicht dann bei so einem hochkomplexen Vorgang dann doch eher der Weg, sich komplett zurückzuziehen aus dem Ganzen, zu sagen, okay, das ist mir jetzt doch alles ein bisschen zu viel, ich melde mich ab von Facebook? Tja, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Das ist ja auch das Argument der Leute, die immer sagen, du weißt ja, welche Gefahr du eingehst, wenn du bei Facebook bist. Mhm. Ich finde heute, dass das nicht mehr die Lösung ist. Also das kann man bei einem kleinen Online-Dienst, bei dem man sich anmeldet und den man im Leben nicht zentral braucht, so sagen. Aber wenn wir jetzt so einen Anbieter haben, der einen großen Teil unserer Kommunikationsinfrastruktur heute stellt, das ist Facebook, dann muss ich mich fragen, ob man dieses Unternehmen noch als ein normales behandeln kann. Ist das eigentlich noch normales Unternehmen, das ein Recht darauf hat, frei zu entscheiden über die Dinge, die es macht? Oder muss man da ran? Muss man so etwas regulieren, weil es einfach zu groß ist? Und das ist für mich der Punkt, an dem man ansetzen müsste. Facebook ist Infrastruktur für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft und deswegen nicht mehr als normales Unternehmen zu sehen und zu behandeln. Also kommen wir wieder zurück auf den Vergleich mit der Würstchenbude, dann ist es vielleicht nicht die Würstchenbude, die Konstantin von Notz angesprochen hat, sondern eher die Autobahn? Ja, vielleicht sowas in der Richtung, die ja auch nicht rein privat ist, sondern eher der Öffentlichkeit gehört, aber es gibt eben private Züge, aber die Autobahn kommt eher von der Öffentlichkeit her und Facebook kommt eher von der Privatheit her. Es gibt einfach noch nichts, was man da irgendwie vergleichen kann. Das ist halt ein Mix aus Medienunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und den Kupferleitungen fürs Telefon, die überall im Boden liegen. Also irgendwie so dazwischen. Und dem kommt man einfach mit alten Vergleichen nicht bei, weil es eine solche Infrastruktur in der Hand eines einzelnen Konzerns halt bisher noch nicht gegeben hat. Und wieder komme ich zu dem Schluss, es ist hochkomplex und möchte daran eine Frage anschließen, eine vielleicht letzte. Ich glaube, wir könnten noch eine Viertelstunde drüber reden, das ist ganz furchtbar. Lass machen. Ich hatte in den vergangenen Tagen insgesamt den Eindruck, dass in der Berichterstattung über diesen Vorfall, über Cambridge Analytica, dieses Daten, ich nenne es mal Leck, auch wenn du sagst, es ist kein richtiges, dass darüber viele, in der Berichterstattung auch viele Vorurteile im Raum waren. Ja. Vielleicht auch deshalb, weil wir Journalisten das Ganze zu wenig verstehen? Also lass uns Datenmissbrauch erstmal sagen, okay. Denn der hat ja tatsächlich stattgefunden. Ich glaube, das wäre die Formulierung. Gut. Und ich würde das so ein bisschen unterschreiben, den Eindruck. Ich glaube, dass der Journalismus ja von den Veränderungen, die Facebook mit vorantreibt und andere auch wie Google und Twitter und so weiter, ja selbst enorm betroffen ist. Das heißt, es gibt auch unter Journalistinnen und Journalisten Ängste um ihren Berufsstand, um die Zukunft, was zutiefst Menschliches. Und ich würde immer mal mich fragen, wenn ich solche, das passt einfach jetzt alles zu gut zur Story, das ist alles zu perfekt. Und ich würde immer mal mich fragen, wenn ich diese Schlagzeilen sehe, wie sehr dabei die ureigene Angst von Journalistinnen und Journalisten eine Rolle spielt und wie sehr sie ihre Angst vor Facebook in ihre Berichte über Facebook einpflegen. Das ist nämlich ein, glaube ich, wichtiger Punkt, auch in der Berichterstattung. Boah, viel zu lernen, viel zu reflektieren. Danke dir für diese Gedankenanstöße, Dennis. Bitteschön. Hops genommen haben sie ihn. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sitzt in Schleswig-Holstein im Gefängnis, wurde an der Grenze zu Dänemark beim Grenzübertritt festgesetzt und könnte jetzt von Deutschland nach Spanien ausgeliefert werden. Dort wird ja wegen des Vorwurfs der Rebellion gegen ihn ermittelt. In der Berichterstattung hieß es jetzt seit gestern immer wieder, die deutschen Behörden, die hätten gar keine andere Wahl gehabt, als Puigdemont festzunehmen. Gudula Geuter, Rechtsexpertin aus unserem Hauptstadtstudio, kann man das tatsächlich so sagen? Das ist grundsätzlich schon richtig. Wir haben ja im Fall von Dänemark gesehen, dass das anscheinend auch anders geht. Ja. Wobei wir jetzt auch nicht wissen, wie lange er in Dänemark war. Finnland, dafür kam der europäische Haftbefehl wohl zu spät. Es war hier so zumindest hat es der Sprecher des Bundesinnenministeriums gesagt, dass Spanien das dem BKA gesteckt hat. Das heißt, der Verbindungsbeamte in Madrid wusste, dass Herr Puigdemont kommen würde, wenn auch nicht klar ist, wie viel er genau wusste. Also das heißt, Deutschland hätte auch nicht sagen können, Augen zu, wir haben ihn nicht gesehen. Und rechtlich ist es tatsächlich so. Also wenn man nicht versucht, irgendwie sich wegzuducken, die mussten tatsächlich festnehmen. Ja. Nochmal ganz kurz für mein Verständnis. Es gab ja schon mal einen Haftbefehl, da hat Puigdemont sich dann in Belgien aufgehalten. Die haben ihn nicht festgenommen. Und jetzt reden wir aber nochmal von einem neuen europäischen Haftbefehl. Ja, es gab die Entscheidung in Belgien, dass er in relativer Freiheit bleiben konnte. Mhm. Diese Entscheidung hatten tatsächlich belgische Gerichte getroffen. Aber über die Auslieferung selbst mussten sie nicht mehr entscheiden, weil Spanien überraschend diesen europäischen Haftbefehl zurückgezogen hatte. Er war dann nur noch zur Fahndung ausgeschrieben in Spanien selbst, sodass das, was die Entscheidung über die Auslieferung betrifft, keine unterschiedlichen Maßstäbe sind. Also das heißt, wir wissen ja auch noch nicht, wie Deutschland entscheidet, aber auf jeden Fall hatten nicht etwa Gerichte in Belgien entschieden, nicht auszuliefern. Okay, also jetzt dann nochmal dieser neue europäische Haftbefehl. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zu einem internationalen Haftbefehl? Also beides sind keine Haftbefehle, um damit mal anzufangen, sondern sind Auslieferungsersuchen, zwar Auslieferung ausschreiben. Okay. Und beim internationalen Haftbefehl, wenn wir uns jetzt vorstellen, Kuala Lumpur oder irgendein anderer Staat schreibt das aus, dann gäbe es politische Entscheidungen. Ganz am Anfang, ganz am Schluss, dazwischen würde geprüft. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, einer der Unterschiede ist ganz ausdrücklich, dass eine Auslieferung bei internationalen Haftbefehlen nicht möglich ist, wenn es um politische Straftaten geht. Mhm. Und das gilt beim europäischen Haftbefehl zum Beispiel eben auch nicht. Das heißt, es ist wirklich nicht die inhaltliche Prüfung. War der das oder nicht, sondern beim europäischen Haftbefehl ist es, vertraut man viel mehr auf die Justiz in dem anderen europäischen Land und sagt, okay, wir unterstützen euch dabei. Weil wir innerhalb der EU davon ausgehen, dass es alles Rechtsstaaten sind. Das ist letztlich die Begründung und das muss auch die Begründung sein. Der Anlass ist noch ein Tick vorher. Das ist eben dieser gemeinsame Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts. Wenn wir offene Grenzen haben, dann ist die Gefahr, dass Straftäter einfach über die Grenze gehen und sich da verstecken können, eben noch mal größer. Und deswegen hat man eben gesagt, muss man mehr zusammenarbeiten, was aber natürlich nur gehen soll, wenn man sich wirklich auch vertrauen kann. Unter welchen Voraussetzungen wird Puigdemont denn dann jetzt an Spanien ausgeliefert? Erstmal noch vorweg, es gibt einen ganzen Katalog, über 30 Straftaten, bei denen muss in jedem Fall ausgeliefert werden. Das ist Mord, Terrorismus, Kindesmissbrauch, solche Geschichten, weil man davon ausgeht, dass das weitgehend vereinheitlicht ist in Europa. Das ist hier nicht der Fall. Die Delikte, um die es hier geht, Rebellion, dann Aufwiegelung und der Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Da muss jetzt geprüft werden, ob das jeweils in Deutschland auch strafbar wäre. Das ist wohl relativ unproblematisch für die Veruntreuung öffentlicher Gelder, während man bei Rebellion sich streiten kann, ob da der Hochverrat gegen den Bund oder Hochverrat gegen ein Land einschlägig wäre. Das ist deswegen, kann man sich drüber streiten, weil dafür Gewalt oder Drohung mit Gewalt nach deutschem Recht nötig wäre. Allerdings, wenn man das spanische Recht genauer liest, dann heißt es da violenta y públicamente. Das heißt also auch mit Gewalt und öffentlich. Also insofern, man kann sich streiten. Es geht immer um den Lebenssachverhalt. Aber sollte jetzt die deutsche Justiz entscheiden, Veruntreuung öffentlicher Gelder ist eben vergleichbar, wäre in Deutschland auch strafbar. Dann muss man noch mal sehen, ob das Gericht dann sagt, aber ihr dürft auch nur deshalb verfolgen in Spanien. Das ist beim europäischen Haftbefehl nicht ganz so rigide wie bei anderen Auslieferungen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen das zu begrenzen. Das heißt, und das macht ja hier wirklich einen großen Unterschied, ob Puigdemont nun wegen eines Deliktes verfolgt wird, auf das, ich glaube, 30 Jahre in der Höchststrafe stehen. Das wäre dann Rebellion. Das wäre Rebellion oder eben dieser Veruntreuungstatbestand, was eine ganz andere Kategorie ist. Okay. Das Ganze wird jetzt juristisch in Schleswig-Holstein entschieden und es gibt einige Stimmen in Deutschland, die sagen, die Bundesregierung sollte sich da einmischen und Puigdemont auf gar keinen Fall ausliefern. So eine politische Einmischung geht aber bei so einem Haftbefehl überhaupt nicht, oder? Es gibt bei deutschen Staatsangehörigkeiten noch einen Ordre Public Vorbehalt. Das heißt, wenn ganz grundlegend gegen deutsche Rechtsvorschriften verstoßen wird, dass man dann nicht ausliefern muss. Aber ich sehe hier wenig Möglichkeiten, muss ich sagen. Es wäre ja auch irgendwie fatal, wenn sich die Bundesregierung jetzt einmischen würde, weil es in die Gewaltenteilung eingreifen würde. Da das erstmal der Justiz zugewiesen ist, wäre das fatal. Es gab gestern Abend von Justizministerin Katharina Barley so etwas vage Äußerungen, denen ich noch nicht ganz auf den Grund gehen konnte, wo sie gesagt hat, in einem ersten Schritt ist es ein rein justizielles Verfahren. Mhm. Was immer das dann heißen mag, ich halte hier aber auch eine politische Entscheidung nicht für machbar. Wobei das Ganze, kann ich mir vorstellen, der Bundesregierung gar nicht so recht kommt, weil Deutschland jetzt ja irgendwie in diesen spanischen Konflikt mit reingezogen wird. Und in einen Konflikt, wo beide Seiten sich wirklich vorwerfbar verhalten haben. Es hat heute trotzdem der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, sich nochmal ganz klar hinter den spanischen Zentralstaat gestellt. Aber natürlich ist das eine Geschichte, wo man sich in Europa eigentlich nicht mit reinziehen lassen will. Ja. Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Danke dir für diese Erklärung, Gudula. Sehr gerne. Und dann war da an diesem Montag, den 26. März, noch was, auf das wir sehr gut hätten schauen können in diesem Podcast. Es geht wieder einmal um Russland. So gegen 15 Uhr, da ballerten hier auf meinem Bildschirm die ersten Eilmeldungen rein. Deutschland weist russische Diplomaten aus. Polen macht's genauso. Litauen weist aus. Insgesamt 14 EU-Staaten. Dazu die Ukraine, die USA machen mit. Ganze 60 Diplomaten werden da vor die Tür gesetzt. Auch Kanada ist dabei. Also eine konzertierte Aktion in Reaktion auf das Attentat auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal in Großbritannien. Und während ich hier im Studio stehe und aufnehme, sehe ich minütlich weitere Eilmeldungen aufploppen, mit Reaktionen auch aus Russland. Und das ist für mich in der Produktion dieses Podcasts immer ein Zeichen, da bewegt sich noch was. Da gehe ich jetzt nicht drauf. Da lasse ich die Finger davon. Denn für so ein hintergründiges Format finde ich es unglaublich schwer, auf einen Vorgang zu gucken, der noch so in der Schwebe ist, wo sich gerade noch so viel tut. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie eine Rechtfertigung. Ich will aber eigentlich nur erklären, wie wir hier arbeiten und das ein bisschen transparent machen. Also zeigen, wie wir redaktionell denken. Denn das Ganze ist natürlich eine große politische Nummer, die wir auch in allen aktuellen Sendungen on air laufend abdecken und da auch laufend fortschreiben können. Im Podcast kann ich das nicht. Was ich jetzt um kurz vor 5 aufnehme, das steht den ganzen Tag, bis morgen um 17 Uhr eine neue Episode erscheint. Und deshalb mache ich es heute erstmal nicht, weil sich noch so viel bewegt. Ich kann total verstehen, wenn da jetzt ein großes Bedürfnis ist, das erklärt zu bekommen. Ich versuche das morgen zu erklären. Also, hören wir uns wieder. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Bis dann.